Hallo und herzlich willkommen zum weltweit besten Podcast, den es überhaupt gibt und jemals geben wird. Guten Tag, mein Name ist Jona Drewes und ich nehme einen Podcast auf, zusammen mit Thorsten Hörsting. Herzlich willkommen, schönen Tag, wünsche ich euch auch an diesem wunderbaren Dezembertag, Abend. Ja, es ist, hast du eigentlich einen, ich springe jetzt einfach mal direkt rein, hast du einen Adventskalender? Ich habe tatsächlich einen Adventskalender. Ich habe einen coolen Adventskalender geschenkt bekommen von meiner Mutter. Ich krieg immer noch jedes Jahr von meiner Mutter einen ganz, ganz tollen Adventskalender geschenkt. So selbst zusammengestellt mit coolen, tollen Geschenken, Süßigkeiten, aber auch wichtige, nützliche Dinge wie Textmarker, Kerzen, alles drum und dran. Und das ist ganz, ganz super. Ach echt? Ja. Das bin ich ja. Ich würde ja jetzt fast neidisch sein, aber ich habe auch einen Adventskalender bekommen. Und zwar aber leider nicht von meiner Mami, sondern von meiner Freundin. Mag deine Mami dich nicht? Sie ist tot. Aber das ist nicht so schlimm. Nein, sie ist nicht tot. Sie lebt noch. Das wäre auch sehr, sehr komisch, würdest du dann einen Adventskalender bekommen von deiner Mutter, wenn sie nicht mehr am Leben wäre. Ich habe tatsächlich ich habe das richtig oft gemacht, immer wenn irgendjemand was gesagt hat. Ich habe irgendwie immer gesagt, ja, meine Mutter, also immer so Gags gemacht, dass meine Mutter verstorben ist. Um halt einfach nur Leute zu verwirren und deren komisches Gesicht zu sehen und deren Mitleid mit mir, das halt komplett überflüssig und unnütz ist. Aber das ist sehr lustig. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Nee, ich finde, gerade wenn man die Leute halt nicht kennt, dann kann man die immer sehr schnell so schocken. Gerade wenn es dann, keine Ahnung, so scherzhafte Deine-Mutter-Witze oder was weiß ich so. Ja, dann geh doch einfach zu deiner Mutter. Dann einfach so still und dann, ja, die ist leider tot. Echt? Thorsten, meine auch. Ja, verarscht. Ja, aber wenn er dann sagt, ja, meine auch, was machst du dann? Dann bist du auf einmal der. Dann musst du deine Mutter leider wirklich töten. Das musst du dann verschweigen, deine Mutter töten. Dann muss man konsequent sein. Ja, alles, everything for the joke. Es ist leider genau. Nicht so. Do it for the joke. Egal, wie weit es geht. Ja, do it for the joke. Nee, aber ich habe auf jeden Fall einen Adventskalender bekommen von meiner Freundin. Da sind eigentlich größtenteils Süßigkeiten drin, beziehungsweise das, was ich bis jetzt so entdeckt habe. Auch mit sehr viel Liebe zusammengepackt. Deine Nein, das ist eher so ein Mitleidsding. Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade schon fast gedacht, weil bisher habe ich immer nur, also ich habe deine Freundin als sehr, also die scheint sehr dominant zu sein, ist das so? Ja, damit hast du eigentlich schon direkt den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist eine sehr dominante Frau. Sie benutzt ihre 1,57 Meter einfach, wo sie kann. Nein. Doch. Und, ist das gerade Ironie, Thorsten, oder ist sie wirklich 1,57 Meter groß? 1,57 Meter. Geballte Dominanz. 1,57. Ich dachte 1. Hey, warte mal. Ich habe irgendwie an 1,57. Ich habe an 1,87 irgendwie gedacht. Deswegen, ich weiß auch nicht wieso. Okay, sorry, habe ich falsch verstanden. Aber es wäre lustiger, wenn sie 1,87 groß wäre. Ja, dann wäre sie auf jeden Fall größer als ich. Das ist, dann würde das sogar passen, aber nee. Findest du das komisch, wenn die Frau größer ist als der Kerl? Ich finde es immer so klein vorkommen und so unbedeutend in der Beziehung. Also ich definiere mich nicht über meine Körpergröße, sondern über den Inhalt. Ob ich zum Beispiel noch alle Nieren habe oder so. Ja. Oder ähnliches. So sollte man es auch machen, ja. Aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem unwohl fühlen mit einer. Ja, ich weiß nicht. Frau. Also meine Ex-Freundin, die war mit High Heels größer als ich. Oh, okay. Und da war das schon so, echt nicht ganz so geil. Obwohl ich eigentlich sage, es ist, wenn man sich liebt, dann ist es egal. Dann ist es egal, wie groß man ist, welche Hautfarbe man hat. Hauptsache, man mag sich. High Heels kann man ja auch ausziehen. So ist es ja nicht. Genau. Und mit High Heels bin ich auch größer als meine Freundin. Ja, okay, das wäre dann vielleicht die andere Herangehensweise gewesen. Einfach selber High Heels dann dazu anziehen. Ja, im Partnerlook. Ja, auf jeden Fall eine sehr dominante Freundin, die mir Süßigkeiten schenkt. Was mich aber ein bisschen geärgert hat an der ganzen Sache ist, wir haben halt so gesagt, wir schenken uns eigentlich nichts. Also Auch zu Weihnachten machen wir so, wir werfen beide 50 Euro in der Mitte und dann machen wir zusammen irgendwie was davon. Also, keine Ahnung. Verbrennen das oder so. Das ist auch clever. Ja, da musst du dir halt selber keine Gedanken darum machen, was man jetzt schenken sollte. Und du stehst halt nicht vor dieser Situation, wo du dann das Geschenk auspackst unter dem gebannten Blick deiner Freundin oder des Schenkers, der erwartet, dass du vielleicht mega ausflippst und dann packst du halt so eine Packung Socken aus und dann stehst du da so, oh wow, Socken, oh das ist echt, danke, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll. Und selbst wenn du dann, sag ich mal, den Schlüssel für einen Ferrari auspackst, kannst du dich, also was ich zumindest finde, kann man sich nicht authentisch freuen. Weil das so eine gezwungene Situation irgendwie ist, finde ich zumindest persönlich. Und dadurch wird man dem eigentlich gar nicht so gerecht. Und da meine Freundin sehr gerne Geschenke verschenkt und sie ja sehr dominant ist, haben wir uns darauf geeinigt, uns keine Geschenke zu schenken und 50 Euro jeder in der Mitte zu legen und davon irgendwas zu machen. Aber man freut sich auch einfach auch wirklich nicht so krass über Geschenke, ne? Also diese Erwartungshaltung, die einfach so mitschwingt, dass man irgendwie komplett ausrastet, als wäre man ein Vierjähriger, der irgendwie eine neue Xbox bekommen hat oder so. Ein Avocado! Thanks! Ja, genau. Das kenn ich so. Das ist halt einfach irgendwie unrealistisch. Also es ist bei mir auch eher so, vielleicht hat es auch irgendwas mit Depression zu tun, ich weiß nicht. Aber es ist eher so eine innere Freude, oder? Dass man sich so denkt, wow, okay, das ist nett, aber ich muss jetzt auch nicht meine Mundwinkel dafür nach oben strecken. Weißt du? Ja, nee, also ich finde es halt, dass das Schwierige an der Situation ist halt, dass du beobachtet wirst und quasi jeder Quadratzentimeter deines Körpers analysiert wird. Freut er sich, schwitzt er, wie sieht's aus, zucken die Augenbrauen, was hat das zu bedeuten, ist das Geschenk vielleicht doch nicht so gut und du packst einfach nur ein Geschenk aus, ja. So ein bisschen, also gut, ich wäre zumindest jemand, der so überanalysiert dann in solchen Situationen. Okay. Ja, und deswegen versuche ich in diesen ganzen Sachen direkt so aus dem Weg zu gehen. Und wir haben halt gesagt, ja, wir schenken uns nichts. Dann dachte ich aber Anfang der Woche, also jetzt Ende November, dachte ich so, da war ja auch dann Black Friday. Und da gab es ganz, ganz viele Angebote, auch bei Eis.de und Dildo King, wo man sich die Sachen umsonst hätte zuschicken lassen können. Und da wollte ich eigentlich so einen richtigen Trash-Adventskalender machen. Da hatte ich mir schon so Sachen zusammengesucht. Und dann dachte ich im Endeffekt aber so, ja, ist aber auch doof, weil wenn du dann so ein Trash... Sexartikel sind für dich Trash oder was? Also ist das für Trash und Sex? Da waren aber dann auch so geile Sachen, aber wie zum Beispiel ein Anus-Spreizer. Jetzt sind wir direkt schon wieder in so einer Szene, wo ich dann denke, so alles klar, wir fühlen uns wieder wohl beim Langeweile-Podcast. Das ist halt, es ist praktisch. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt in so eine komödiantische Richtung irgendwie versuchst zu drängen. Ein Anus-Spreizer. Nee, das ist ja nicht praktisch. Sonst musst du deine Finger benutzen. Ja, also in der Hinsicht ist es schon sehr praktisch. Der war aber leider zu klein. Ich stehe eher so auf diese großen Fisting-Dildos. Hat deine Freundin ein riesen Arschloch? Ich hab eins. War für dich. Ja, ach, deswegen. So. Das ist ja wie, als wenn du Alkohol verschenkst. Wenn du Alkohol verschenkst, ist ja eigentlich auch für dich quasi. Ja, klar. So. Gerade wenn man auf Partys geht, immer schön ein Sixer Bier mitnehmen auf eine Hausparty und den dann ganz alleine saufen. Sie irgendwo auf ein Sofa setzen mit deinem eigenen Sixer Bier und den dann da trinken. Trick 17 bei dieser Sache ist einfach vorher schon Wodka, Cola oder was auch immer sich dann, was man mag, in einer Plastikflasche 0,5 mischen. Dann kann man das die ganze Zeit handlich mit rumtragen und man muss nichts abgeben, weil man sagen kann, ach, tut mir leid, ich habe nur so wenig dabei. Woher kommt das mit diesem Trick 17? Ist irgendwie Trick 17 ist irgendwie alles, kann das sein? Ich glaube, es ist mit Sicherheit vielleicht irgendwie sowas ganz, mit Sicherheit was ganz, ganz Altes. Ich glaube, meine Oma, die würde das nicht wissen. Ich würde es ja jetzt googeln, aber jetzt auch keinen Bock drauf. Ist vielleicht eine Aufgabe. Zu googeln in der Podcast-Folge. Genau, und das ist vielleicht dann auch eine Aufgabe für die Leute da draußen. Woher kommt Trick 17? Einmal ganz kurz. Leute da draußen, wer ist alles da? Alles klar, ja, das habe ich auch erwartet. Nun. und dann stand ich im Endeffekt, habe ich dann das Ganze dann verworfen, weil ich dachte, ja komm, wir schenken uns ja eh nichts und dann hältst du dich da dran. Und dann kommt halt meine Freundin um die Ecke und gibt mir dann halt eigentlich so eine wirklich mit Liebe und sinnvoll verpackten Adventskalender. Und jetzt stehe ich hier mit meinen ganzen Süßigkeiten und konnte nichts zurückgeben. Und dann fühlt man sich halt auch scheiße. Ja, das Problem bei Geschenken ist auch immer, dass es so viel Aufwand ist. Also gerade zu Weihnachten, kommt auch ganz drauf an, wie groß deine Familie ist und wie gern du die hast, ne, oder wie viele gute Freunde, die du noch hast, denen du auch was schenken möchtest. Aber dann ist das immer so stressig und so viel. Und gerade wenn das auch irgendwie was Persönlicheres sein sollte und jetzt nicht einfach nur bei Amazon bestellt, ist es wirklich viel Aufwand. Deswegen bin ich eigentlich auch nicht so der riesen Geschenke-Fan oder macht man da immer drüber Gedanken, so soll man das jetzt wirklich noch machen dieses Jahr? Aber am Ende läuft es dann trotzdem drauf hinaus, dass auch in meiner Familie wird sich sehr gerne sehr viel geschenkt zu Weihnachten und auch zu Geburtstag und auch im Beziehungsleben. Wobei, nee, dieses Jahr gibt's kein, also ich habe einen Jahrestag mit meiner Freundin. Ach, und, echt? Ja, tatsächlich. Wow. Ja, 20 Jahre verheiratet. Und krass. Da haben wir gesagt, gut, das ist jetzt Ende Dezember, dann jetzt da ein Geschenk und dann auch noch zu Weihnachten. Oder ich glaube, das habe ich gesagt. Das wäre mir ein bisschen zu viel, deswegen legen wir das jetzt einfach zusammen. So quasi ein Geschenk für Weihnachten und Jahrestag in eins. Mhm. So, ich glaube, das, ja, das ist ganz gut. Wenn es passt, dann ist doch super. Ja. Oder nicht? Ich glaube schon, ja. Ich habe ja auch direkt im Januar schon wieder Geburtstag. Das ist ganz geil, weil dann kann ich mir die ganzen Geschenke, die ich nicht bekommen habe, mir aber gewünscht habe, dann direkt nachbestellen quasi bei meiner Familie. Das ist ganz praktisch. Ja, das ist auch nicht. Bist du denn generell, sag ich mal, so ein Weihnachtstyp? Also dafür empfänglich für dieses Ganze? Du meinst jetzt richtig mit in Kirche gehen und sowas auch? Also so das traditionelle Weihnachten, Ich Weihnachtsmarkt? Ich meine jetzt eher so im Sinne von Wechsel vom 30.11. auf den 1.12. Bumm, Weihnachtszeit. Alles muss geschmückt sein. Nee. Es gibt nur noch so Weihnachtskekse, Kekse auch selber backen. Nee, ich weiß nicht, ich brauche das jetzt nicht einen ganzen Monat über. Mir reicht das irgendwie, wenn das einen Tag lang schön irgendwie hier, ich finde, so Weihnachtsbaum ist wichtig, finde ich toll, dass man was mit seiner Familie macht. Also ich mag schon Weihnachten. Dann aber auch die Nordmann-Tanne, die nicht piekst. Ja, alles, was mit Nordmännern zu tun hat, da hast du mich direkt. Genau, aber auch, weiß nicht, mir gehen auch schnell die ganzen Weihnachtssongs irgendwie auf den Sack. Also ich finde es schon schön, Weihnachten ist toll, aber manchmal geht es mir auch auf den Sack. Also es ist eigentlich, wie alles andere, kommt ganz oft meine eigene Stimmungslage gerade drauf an, wie ich drauf zu sprechen bin. Ich habe von zwei Personen gehört, unabhängig voneinander, die sich nicht kennen, dass ich doch voll der Grinch wäre. Also dieses grüne Monster, was Weihnachten absolut verabscheut. Ich glaube, Cringe meinen die. Ja, cringy, das kann auch sein. Nee, die meinen schon den Grinch. Grinch, wie man in Neudeutsch vielleicht das dann ausspricht. Ja. Und mit der einen saß ich dann quasi im Auto. Wir sind von der Uni Burger essen gefahren mit anderen Kommilitonen. Und dann haben die halt so eine Spotify-Weihnachts-Christmas-Playlist halt angemacht. Spotify übrigens richtig geil. Sollte man vielleicht auch mal einschalten und, gut, und sich den Langeweile-Podcast abonnieren. Aber dann da meinte ich so, ey, ihr könnt euch doch nicht jetzt schon so in Weihnachtsstimmung dann bringen, weil wann die auch dann das? So quasi alle so mitgegangen sind. Das war jetzt letzten Freitag. War das. Also noch nicht mal, also noch nicht mal offiziell Dezember. Letzten Freitag, stimmt. Ja. Und dann saßen sie da und dann haben die auch alle so mitgesungen und hast du nicht gesehen und mitgemacht. Und ich saß da so, können wir nicht vielleicht einfach, also Dinge, die man eigentlich nicht sagt, können wir nicht vielleicht einfach Radio hören? So ein bisschen Radio. Ja, oder einfach direkt das Lenkrad greifen und in den Weihnachtsmarkt reinfahren. Ja, einfach, das wäre ungefähr. Das ist, glaube ich, das deutscheste und weihnachtlicheste, was man machen kann. Man It's Time for Christmas hört, in den Weihnachtsmarkt reinbrettern. Ja. So sieht's nämlich aus. Und da bin halt ich bin auch für die ganzen Sachen überhaupt nicht empfänglich. Auch Weihnachtsmärkte sind so etwas, wo ich sage so, da sind viele Menschen, die sich irgendwie rumdrängeln, um Glühwein zu trinken. Und ich mag nicht drängeln, ich mag nicht Menschen und ich mag keinen Glühwein. Also ich war in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt und das erste, die haben den gerade noch aufgebaut gehabt und der erste Gedanke, den ich hatte, war einfach nur, das würde wunderbar brennen, weil alle Sachen waren irgendwie aus Holz und das war wirklich das Einzige, was ich gedacht habe, ich freue mich echt darauf, hier ein bisschen rumzuschlendern, Glühwein zu trinken und Geschenke zu kaufen irgendwie, sondern das würde richtig gutes Feuerholz abgeben. Okay, solche krassen Gedanken hatte ich jetzt wirklich noch nicht, muss ich zugeben. Also es war jetzt auch keine verrückten terroristischen Gedanken, durch meinen Kopf gegangen sind. Einfach nur so, theoretisch würde das gut zündeln. Ja, das Problem ist, glaube ich, eher, dass es mega lange dauert, bis es dann halt zündelt. Aber wenn es dann einmal am Zugange ist, dann ist es dann. Ja, klar. Da sind die kalifornischen Wildfeuer ein Scheißdreck dagegen. Das kann sein, ja. Ich habe übrigens letztes Wochenende ist etwas ganz, ganz, ganz, ganz Tolles passiert. Ich habe nämlich, das weißt du ja vielleicht auch, ich habe auf mein BAföG gewartet, auf eine Nachzahlung. Okay. Und über 4000 Euro. Na, no, Alter. Also wirklich sehr, sehr viel Geld tatsächlich. Sehr, sehr viel Geld. Und ich war gerade so excited, dass ich sogar gedabbt habe. Holy shit, zum Glück habe ich das gerade nicht gesehen. Sonst hätte ich direkt krass, hier aufgelegt. Alter Schwede. Aber tatsächlich, ja, recht viel Geld, was da auf einmal auf meinem Konto war. Johnny 4K, Alter. Ja, das mega. Ist wirklich, ja, jetzt bin ich rich. Jetzt bist du, Alter, eine Rich-Bitch. Und weißt du, wenn du jetzt richtig krass wärst, Bitcoin-Mania. Oh Gott. Oh nein, die sind im Moment so tief wie noch lange nicht. 3.444,85 €. Echt shit, laut meinen Prognosen sollten sie eigentlich seit 4 Tagen wieder gestiegen sein. Fuck. Okay, dann war es das jetzt mit dem Bitcoin. Tut mir leid. Aber ja. Ich habe immer gedacht, okay, zu Dezember geht er noch mal hoch. Da schaue ich mir das Ganze noch mal an. Aber wenn du jetzt sagst, okay, der ist immer noch weiter gesunken, dann war es das Boah, jetzt. So es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Also jetzt die ernsthafte Variante wäre ja, okay, du ziehst ja bald um nach Leipzig und dann geht es ja auch für dich, sag ich mal, um den Ernst des Lebens. Dann kann man sich ja ein bisschen Sachen an die Seite legen. Ja, ist schon alles ein bisschen weg. Einfach mal sparen. Weg. Ich habe schon jetzt alles kommt die zweite Variante. Was kauft man sich als erstes? Nutten. Koks. Nutten, Koks, ja, okay. Und einen Adventskalender und dann so zu tun, als hätte deine Mutter dir einen gebastelt. Geil. Ja. Hast du einfach irgendwie, es gibt doch mit Sicherheit irgendwie so in Vietnam, Bangladesch oder sonst in irgendwelchen Fabriken, die auch sehr schnell abbrennen können, irgendwelche Angebote, dass sie sich so ein Adventskalender auch basteln können, die ja, dann für 2 Euro dann rüber bestellst. Genau, meine Mutter ist vietnamesisch und deswegen ergibt das auch alles Sinn und ist überhaupt nicht gefaked, was ich alles hier organisiert habe mit diesem Adventskalender. Ich habe tatsächlich überlegt, vielleicht mache ich einfach mal einen Führerschein, weil ich habe keinen Führerschein. Das würde tatsächlich Sinn ergeben, etwas Vernünftiges daraus zu machen aus diesem Geld. So würde das wahrscheinlich gut angelegt sein, aber. Ohne Witz, das war. Bevor du aber sagst, ja. Das war bis jetzt wirklich das Sinnvollste, was in diesen mittlerweile 23 Folgen Langeweile-Podcast zustande gekommen ist. Ist es wirklich so? Weil ein Führerschein. Ich habe auch immer, also klar, das ist irgendwie, dass man das rechtfertigt, dass man keinen hat. Aber ich dachte halt auch irgendwie immer, es ist halt auch gut für die Umwelt, ne? Also, wenn du nicht Auto fahren kannst, dann nutzt halt die öffentlichen Verkehrsmittel, was einfach viel, viel besser ist für die Umwelt. Aber manchmal ist es schon dann auch besser, wenn man ein bisschen flexibler ist mit dem Auto. Aber ich weiß gar nicht, ob das Geld so lange durchhält, ne? Also, wenn ich einen Führerschein machen würde, dann nach dem Praktikum, das wäre irgendwie jetzt Ende nächsten Wieso? Jahres. Wieso? Das kannst du doch auch während des Praktikas machen, oder nicht? Nee, gar keine Zeit. Du weißt doch, ich bin busy, ich muss Sachen schreiben, Autor leben, dann hier Stand-Up-Comedy, mich ja immer on Tour. Dann auch noch beim MDR arbeiten, da kommt so einiges zusammen. Und jetzt weißt du, was du machen musst? Du gehst weniger arrogant sein. Die Woche. Diese Woche gehst du zu der Bank deines Vertrauens hin. Ich weiß nicht, bist du Sparkasse oder Volksbank oder noch irgendwas Abgefuckteres? Commerzbank, ja. Commerzbank, alles ja. Klar. Commerz, dann gehst du, hat's dann gehst schon du, im Namen. Dann gehst du zu Friedrich Merz Bank und legst einfach mal ein abgesondertes Konto. Einfach eröffnest du und legst da 2000 Euro drauf und dann hast du locker für deinen Führerschein, sogar vielleicht sogar noch mit Anhänger, wenn du dich anstrengst, genug Geld dabei und das lässt du einfach drauf liegen und machst es dann so, dass du da nur drauf zugreifen kannst, wenn du in die Bank reingehst. Ich glaube, ich heb die 4000 Euro ab in bar, schmeiß sie auf den Theke rauf und brüll die an, macht mehr draus. Ja, ich will das ist bis zum Ende des Jahres will ich mehr Geld. Ich will aus meinen 4000 Euro, das ist dann mindestens 4.004 Euro draus werden. Ja. Funktioniert eine Bank nicht so, dass du denen Geld leihst? Die machen irgendwelche kuriosen, dubiosen Geschäfte damit und am Ende habe ich dann mehr? Ist das nicht der Sinn einer Bank? Weil mein Geld horten kann ich doch auch zu Hause. Also ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ja, geh einfach zu, also ohne Witz, hol dir einen Führerschein. Das ist echt ohne Witz, das ist bis jetzt wirklich eine richtig gute Idee. Hä, hey, war mal ganz ehrlich, warum hat nicht jeder einfach eine eigene Bank? Also, das Sinnvolle eines Bankkontos ist doch, jetzt hör mal auf zu lachen, weil ich habe, glaube ich, gerade eine wirklich gute Idee. Das Sinnvolle eines Bankkontos ist ja nicht nur, also ist ja nicht, dass du das Geld dahin gibst, damit die darauf aufpassen oder damit die irgendwie damit komische Aktiengeschäfte machen können, sondern das ist ja eigentlich, dass du den Geldtransfer am Laufen halten lassen kannst, weil Leute können daraus, Miete kann abgebucht werden von deinem Konto direkt, so, das ist ja alles was sehr Praktisches. Warum hat nicht jeder einfach für sich zu Hause irgendwie so eine kleine Privatbank, die man dann online bedienen kann, ohne irgendwie irgendwelche komischen Firmen dahinter, sondern was ganz Privates, irgendwie einfach wie so ein, weiß nicht, wie eine eigene E-Mail-Adresse, die man hat. Also ich weiß nicht. Wo du dann nicht in irgendwelche komischen Aktiengeschäften drin mitmachen musst. Das ist doch super. Ich glaube, dann musst du vielleicht noch einmal zurückrudern zu dem, was du vorhin gesagt hast, und dann einfach mal wieder die Leute dazu auffordern, in Bitcoin zu investieren. Leute, investiert in verfickte Bitcoins. Nein, ganz ehrlich, man muss auch dazu sagen, der Bitcoin ist immer noch bei einem Stand, was wirklich unglaublich ist, wie viel so ein Bitcoin wert ist. Also nur weil der mal 20 US-Dollar gekostet hat, 20.000, sind die 3.000, die er jetzt kostet, nicht wenig. Ne? Also das ist immer noch sehr, sehr viel, muss man sagen. Nee, das Traurige ist ja an dem Bitcoin, ich glaube, da hatten wir auch schon mal hier drin so ein bisschen drüber rumphilosophiert, dass es ja eigentlich eine Alternative wirklich zu den Bankensystemen, die wir heutzutage haben, sein sollte. Warte mal, stimmt, habe ich gerade Bitcoins erfunden einfach? Habe ich gerade einfach nur Bitcoins? Gott, okay, wow. Und das Problem war ja dann, dass da halt so viele Spekulanten da halt da reingehen, die halt ihre Sachen horten und einfach nur auf den Profit drauf aus sind, anstatt, ja, wie soll ich sagen, mit der Währung dann einfach leben und nicht nur horten und sparen. Und jetzt steigen ja auch genug, oder es sind genug Unternehmen eingestiegen, auch ganz viele Banken, die halt dann auch sich aussuchen, wie kann man das dann eigentlich dann profitabel machen, dieses Geschäft. Bitcoin, und da gehören ja ganz viele andere Blockchain-Techniken ja dazu, und deswegen, ja, jeder deswegen könnte eine eigene Bank haben, aber naja. Tja, so einfach ist es halt eben immer nicht. Wow, jetzt habe ich ein bisschen Tee verschüttet, naja, das kann passieren, ist zum Glück nur grüner Tee, nicht so schlimm. Huch, ich trinke jetzt grünen Tee. Ich trinke übrigens jetzt auch, ich habe am Wochenende bei meiner Freundin zum ersten Mal Wein getrunken. Und ich muss dazu sagen, Jonah, ich bin nicht. Eigentlich kein Weintrinker, aber dieser Wein hat einfach nur geschmeckt nach Traubensaft mit Kopfschmerzen. Und es war eigentlich ganz geil. Und Rotwein oder Weißwein? Rotwein natürlich, wenn dann schon. Und ich mag das eigentlich alles, jetzt mach mal, ich bin eigentlich voll auf deiner Seite. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt doch der gehobeneren Mittelschicht zuständig. Deswegen habe ich mir gestern eine Flasche Wein gekauft, um auch das Bild des MDR-Journalisten natürlich klischeehaft zu bestätigen, der zu Hause sitzt, Artikel schreibt und dabei Wein trinkt. So, ich bin immer noch norddeutscher Biertrinker. Aber gestern eine Flasche Wein gekauft, die hat mir nicht geschmeckt. Heute dann einfach noch mal eine geholt und die probiere ich gleich. Alter, du scheiß Dekadenter. Dekadenter Jonah 4K, der jetzt auch noch in Weine investiert. Du hast alle Sympathien, die du mal irgendwann hier erarbeitet hattest, innerhalb von 5 Minuten einfach mal verspielt. Kommen wir nie wieder an mit irgendwelchen kommunistischen oder linken Gedankengut, denn du bist ab sofort nur noch Jonah Merz. Was soll das denn heißen? Leute, die Wein trinken, können nicht links sein oder was? Nein, das können sie wirklich nicht. Also weintrinkende 4K-Typen nicht. Rich aber Bitches. Viele Frauen, Rich Bitches sein, dass der mehr Gesellschaft. Frauen Wein trinken als Männer, kann das sein? Ich hab, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Weil das vielleicht ein bisschen, weiß nicht, habe ich immer so das Gefühl, dass. Oder ist auch so ein Süddeutschland-Ding eigentlich, ne? Aber ich weiß nicht, es ist halt, also wenn der gut schmeckt, ich will auch eigentlich gar nicht, es ist mir wirklich unangenehm, darüber zu reden. Ich wollte ja, das merke ich. Es ist nur wirklich auch wichtig, dass wir in diesem Podcast immer ehrlich sind und immer die Wahrheit sagen. Egal, was passiert, alles, was wir sagen, wird genauso gemeint. Es war ein kleiner Seitenhieb. Deswegen wollte ich auch das ganz gerne einmal kurz zugeben, dass ich jetzt Wein trinke. Ja, was also, wo ich halt jetzt, sag ich mal, warum ich jetzt so dagegen stänke, ist, ich habe halt Angst, dass du dann irgendwann, wenn du, sag ich mal, im Jahr oder sowas, wenn es mal irgendwann wieder treffen sollten oder was weiß ich, dass du dann auf einmal ja, ich mache nicht gerade Schluss, nein, aber ich sag mal, stell dir mal vor, wir würden uns jetzt ab sofort nicht mehr sehen und nicht mehr sprechen, dann sehen wir uns in 5 Jahren wieder oder in einem Jahr, dass du dann auf einmal so ein richtig abgehobener, dekadenter Schnösel bist. Das sind die kleinen Schritte, es fängt, was ist wie mit dem Schatzi oder Hasimausi, es fängt in ganz kleinen Schritten an und dann auf einmal, zack, Bewirbst also du dich bei der CDU für den bei der CDU für, den, für die Kanzlerschaft und bezeichnest dich als gehobene Mittelschicht? Naja, also ich finde da deinen liberal-progressiven Standpunkt irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, auch gerade wissenschaftlich intellektuell gesehen. Also ich bezeichne mich ja auch selbst als Pseudo-Intellektueller und da würde ich sagen, ist das nicht unterschreibbar aus meiner Perspektive. Kann man nicht sogar Pseudo einfach vor allem setzen und dass es dann einfach schlau klingt oder sich damit quasi dann legitimieren? Findest du, das klingt schlau? Wirklich, okay. Pseudo-intellektuell klingt nicht schlau, das klingt super dumm. Nee, ich finde schon, dass es halt, wenn man es richtig verpackt. Ja, aber was soll ein Pseudo-intellektueller sein? Du hast es gerade gesagt. Ja, und ich habe offensichtlich keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Guck, aber es klingt auch nicht, also pseudo-intellektuell klingt wie ein Typ, der halt gern intellektuell wäre, es aber nicht ist, aber trotzdem so tut, als wäre er es. Also im Prinzip 99% aller Journalisten auch, die einfach nur dafür bezahlt werden, dass sie googeln können. Was leider wirklich so ist, glaube ich. Es ist glaube ich, sehr traurig runtergebrochen. Aber wahr, hey, oder nicht? Wenigstens studieren wir das. Ey, traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Muss man zu stehen können. Ja. Würde ich dann auch einfach dann vielleicht mal so sagen. Also dann hast du Rotwein getrunken und jetzt hast du dir nochmal einen Rotwein geholt, oder wie? Das ist korrekt, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich habe halt auch so ein bisschen Abneigung gegen Wein. Nicht nur halt, weil es vom Geschmack her für mich gar nicht geht und weil ich davon die derbsten Kopfschmerzen überhaupt kriege. Oh, ich gucke halt Wein nur an und jetzt komme nicht mit dem Argument von wegen, ja, aber dann hast du nicht den richtigen Wein getrunken. Nein, der Trick, den man, Trick 17 ist dabei, einfach direkt eine Kopfschmerztablette ins Weinglas reinschmeißen. Hä? Ja. Das gleicht das halt wieder aus und es prickelt auch so schön. Ja. Am Gaumen. Was ich sonst gehört habe, immer einen Wein trinken und dann ein Glas Wasser. Oder ein alkoholisches Getränk und dann ein Glas Wasser. Bier auf Wein, das rate ich dir. Wein auf Bier, das rate ich dir. Lass das sein. ich hatte zu meinem 18. Geburtstag, ich habe ziemlich behinderte Freunde. Was für eine Behinderung haben die? Dass sie versuchen, lustig zu sein. Das ist deren Behinderung. Und okay. Ja, ist das ansteckend oder? Es ist extrem ansteckend. Also eigentlich bin ich der Anfang. Ich bin der Patient Zero sozusagen. Patient Zero, ja. Genau. Und ich habe damit angefangen. Letztendlich war es dann so, ich hatte in meiner Jugend, so mit 15, 16, wo man halt überhaupt kein Geld hat, mir immer Wein geholt für 1,69 Euro. Portugiesischer Weißherbst vom K&K, 1,69 Euro. Wo ich aber ganz 16? Stolz. Ja? Ich hatte kein Geld. Du mich an, dass ich jetzt Wein trinke? Ja, warte, pass auf. Okay. Und ich habe mir das halt geholt, weil ich halt kein Geld hatte. Und ich mochte das auch nicht. Ich habe den immer quasi bis kurz unter die Schmerzgrenze runtergekühlt, dass es eigentlich Eiswasser war. Und das habe ich dann auch irgendwann zum Glück aufgegeben, so mit 17 oder 18. Meine absolut lustigen Freunde dachten sich aber, hey, wir sind 13 Leute, warum schenken wir Thorsten nicht einfach zu seinem 18. Geburtstag jeder jeweils 3 Flaschen von diesem Billig-Scheißwein und das schenken wir ihnen dann einfach so als Geschenk. Und dann haben die halt mir jeder 3 Flaschen in der Hand gedrückt. Ich stand da mit 39 Flaschen portugiesischen Weißherbst. Die haben eine Filiale komplett ausgekauft und mussten dann noch in eine andere fahren, um sich da Nachschub zu holen. Und dann stand ich da mit meinen wundervollen Weinflaschen, also von denen ich einfach auch nur Kotze und Kopfschmerzen bekomme und musste die dann halt irgendwie dann halt aufkriegen. Ich habe im Endeffekt, glaube ich, selber 20 getrunken. Ja, kannst noch. Du ganz leicht mit einem Korkenzieher. Nee, das war sogar Aufschraubdinger, Glasflaschen. Okay. Glasflaschen mit so einem Schraub, also ganz normalem Deckel drauf. Na gut, kleiner Gag, weiter geht's. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann im Endeffekt, ich habe nur 20, ich habe ja auch nicht zugehört, ich hab nur 20 von denen getrunken, den Rest wieder weiterverkauft. Und seitdem Alter, die hättest du mir vermachen können. Der hätte ich ordentlich hier schön Tag für Tag, Abend für Abend reingedonnert. Du musst einfach nur in K&K gehen und dir den Scheiß holen. Und dann können wir weiterreden. Also, das Einzige, was ich so halbwegs noch verstehe, das ist halt Weißwein. Aber, nee. Also, den ich mir heute geholt habe, der hat 4 Euro gekostet. Also, 1/1000 meines Vermögens. Und ich weiß noch nicht genau, wie er schmeckt. Aber ich bin sehr gespannt. Er klang sehr gut. Er klang, als würde er nach nichts schmecken. Und ich finde, das ist aber ganz gut. Ich finde, das ist immer so der Klassiker. Also, wenn man keine Ahnung hat von den Sachen, so gerade was Alkohol, Wein, Sekt, Champagner oder sowas angeht. Wie sieht das Etikett aus? Wie ist der Preis? Und wie ist der Name? Hört sich das gut an? Ja, okay. Der schmeckt mit Sicherheit gut. Naja, aber ja, gut, wenn halt da steht halt irgendein Bullshit drauf, den keiner richtig versteht und keiner richtig deuten und lesen kann. Aber es klang nicht schlecht. Oh, meine Güte, ey. So, dann wäre jetzt, glaube ich, wieder der Zeitpunkt gekommen, um erstmal so eine kleine Durchschnaufphase zu haben, glaube ich. Machen wir jetzt in jeder verfickten Podcast-Folge. Nee, wir machen nur musst du pissen? Wir machen nur eine Werbung, wenn ich einfach auch mal so 5 Minuten Pause brauche. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Na, weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener. Würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Und darum heißen die Deutschländer. Genau, Deutschländer von Maika. Maika macht das Würstchen. Puh, herzlich willkommen zurück. Na, Thorsten, hast du ordentlich Pause gemacht oder was hast du gemacht in der Pause, in der Zeit? Ja, ich habe mich ein bisschen entspannt und musste noch mal vielleicht so ein oder zwei Mahatma Gandhi-Fake-Sprüche aus dem Internet mehr rausziehen von Pinterest. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Zum Durchlesen, um runterzukommen. Ja, einfach nur so, manchmal mache ich das gerne, da lese ich mir irgendwelche Pinterest-Quotes durch und dann geht es mir halt auch einfach besser, so von den ganzen Schwingungen im Körper und so. Es, zum Beispiel? Ja, bringt mich einfach so ein bisschen runter. Was gibt's da so für Quotes? Ich schätze auch, dass es Mahatma Gandhi mal gesagt hat, da bin ich ziemlich von überzeugt. Wir wollen den totalen Krieg. Das war eins der Zitate und das andere, das ging irgendwie so. Ich kann das jetzt nicht so gut sagen, ich bin jetzt nicht so der Philosoph, aber wer den Regen nicht schmecken mag, der braucht die Sonnenstrahlen nie vermissen. So, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen für die ganzen Ü50-Menschen, Muttis über uns. Vielleicht wollen sie sich das noch als WhatsApp-Hintergrund dann so reinmachen, in so einer schönen kyrillischen Schrift. Ja, du hast recht, aber ich fühle mich auch direkt erholt. Ja, doch, ne, es bringt einen halt wirklich so ein bisschen runter. Es bringt einen auch so ein bisschen näher. Einfach zur Natur. Weißt du, was auch jetzt neben Weihnachten und Silvester und diesen ganzen Feiertagen, weißt du, was auch ein geiler Feiertag wäre, wenn ich jetzt das gerade so gehört habe, was du gesagt hast? Einfach so ein Halt-die-Fresse-Feiertag, wo einfach mal, oder ein Halt-die-Fresse-Wochenende, wo einfach mal alle Leute die Fresse halten für ein Wochenende. Da hätte ich richtig, richtig, also wirklich ernsthaft, richtig Lust drauf. Aber verbal und halt auch im Netz. Also überall. Quasi, also einfach komplett, einfach alles, alle Medien komplett sperren. Schreiben kann man gerne irgendwie das für sich aufschreiben, so. Aber sonst halt hältst du einfach die Fresse und sagst einfach mal nichts und sortierst einfach mal in deinem Kopf deine eigenen Gedanken irgendwie hin und her. Aber einfach mal nichts sagen. Einfach mal nicht irgendwie jetzt versuchen, zum Diskurs irgendwas beizutragen oder so, sondern einfach mal ruhig runterkommen, alles nochmal sacken lassen. Und dann nach dem Wochenende kann man gern wieder auf den Putz hauen. Aber so einen schönen einfach mal die Fresse halten Feiertag. Also ich glaube ja persönlich, dass Social Media so viele Vorteile das auch hat, hat glaube ich auch so ein bisschen so die Diskurskultur oder Diskussionskultur in Deutschland oder weltweit einfach auch vernichtet. Dass jeder zu jedem Bullshit innerhalb von einer Sekunde oder direkt eigentlich seine Meinung sagen kann. Ist es gut oder ist es schlecht? Ich finde es teilweise einfach auch schlecht, weil zum Beispiel, du kannst ja für jeden Scheiß bei diesen Qualitätsmedien wie Bild oder Focus Online immer bei so Abstimmungen mitmachen, wie man denn was findet. Und jetzt zum Beispiel im Sommer ging es ja darum, da hatten ja Gündoğan und Özil hatten ja ein schönes Selfie gemacht mit Erdoğan, unserem Lieblingspräsidenten. Und 1-2 Tage nachher hat dann bei Focus Online dann einfach eine Umfrage stattgefunden mit diesem, sag ich mal, sehr reizvollen Frage, sollte Özil oder Gündoğan aus der Nationalmannschaft verbannt werden? Zu dem Zeitpunkt war das quasi vor der WM. Die haben also quasi noch mitgespielt, beide, wie man es ja rückblickend jetzt weiß. Aber da haben dann natürlich 80% bei dieser Focus-Online-Umfrage gesagt, ja, natürlich muss der rausgeschmissen werden. Und ich glaube, wenn du da hinschreibst, so von wegen, ja, ey, soll es Todesstrafe für Kinderficker geben, dann würde ich auch sagen, 100% sagen, ja, auf jeden Fall. Aber es bringt einfach nichts, einfach nur diese Ja-Nein-Sachen einfach rauszuposaunen oder generell seine Meinung einfach irgendwie gegen die Scheibe zu werfen und zu hoffen, dass es vielleicht auch noch andere sehen oder darauf reagieren. Das ist ja auch so, das ist ja auch so das Ding mit Volksabstimmungen. Da ist es ja ganz ähnlich. Da weiß ich auch noch nicht ganz genau, bin ich dafür, bin ich dagegen, weil das Prinzip der parlamentarischen Demokratie ist ja folgendes, oder unter anderem auch die Entschleunigung von Entscheidungen im Diskurs, weil sich natürlich vieles, sonst hast du am Ende, gerade auch bei Volksabstimmungen, kommt natürlich auch ganz aufs Konzept an, wie du das dann machst, aber prinzipiell hast du sonst sehr schnell so eine Stimmungsmache-Politik. Wo sich dann alles danach richtet, wie ist gerade im Moment die Stimmungslage in der Bevölkerung, wo sich dann vielleicht viele Menschen noch gar nicht wirklich so krasse Gedanken darüber gemacht haben. Oder machen konnten auch. Ich meine sogar, dass wir das sogar schon mal besprochen hatten in einer ganz alten Folge. Da hatte ich, also ich weiß nicht, ansonsten hatte ich das Beispiel gebracht, wie es in Irland manchmal läuft. Die haben eine repräsentative Demokratie, so wie wir das hier in Deutschland auch haben. Was das Parlament aber mit hinzubezieht, sind quasi die Meinungen in Anführungsstrichen von 100 per Zufall ausgewählten Menschen, die in, sag ich mal, innerhalb von 2-3 Wochen dann quasi auch sich dann treffen. Die werden vom Job freigestellt und werden dann quasi geschult in Vorlesungen und Workshops über ein gewisses Thema, wie zum Beispiel war es jetzt im Moment dann die Abtreibung, das Abtreibungsgesetz, was dann quasi zur Debatte stand in Irland. Und dann haben Experten gesprochen und Kirchenverbände haben gesprochen und Betroffene haben gesprochen. Und diese 100 Leute, die sind quasi wie so eine Jury in den USA, einfach per Zufall ausgewählt worden durch die Bank, alle Geschlechter und Altersgruppen und Hautfarben irgendwie dann zusammen in den Raum gesetzt, die sich dann über 2-3 Wochen dann Gedanken gemacht haben im Zusammenhang mit Experten, wie man das denn jetzt machen könnte. Und die haben zum Beispiel dann quasi so einen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht, so ey, was findest du vorher zum sehr strittigen Thema Abtreibung beziehungsweise nachher? Da haben viel mehr Leute, nachdem sie dann mehr Input hatten, als nur diese einige lästige Frage, soll ja oder nein, haben dann viel mehr Leute dazu tendiert, dass es halt quasi legal sein sollte, Abtreibung unter gewissen Voraussetzungen durchführen zu dürfen. Wobei vorher ganz viele gesagt haben, nee, geht auf gar keinen Fall. So. Also so ein bisschen dass quasi der Populismus so ein bisschen halt einfach vernichtet wird. In dem Sinne, in der Diskussion. Okay. Und ich glaube halt, dass Social Media gerade mit der Schnelligkeit, die ja auch schön sein kann, extrem viele Nachteile hat. Und auch das Smartphone, was einen so ein bisschen so geißelt auch so ein bisschen oder versklavt. Gerade wenn man sich, sag ich mal, so Konzerte anguckt. Ich hatte letztens noch einen Mitschnitt gesehen, oder zwei Mitschnitte von Rock am Ring 2008 und Rock am Ring 2016, wo Metallica aufgetreten ist. Und 2008 waren halt alle, also haben halt sich das Konzert angeguckt und gefeiert und hast du nicht gesehen. Und 2016 standen da halt dann 80% der Leute einfach nur mit dem Arm nach oben und haben versucht, ein Video von dem ganzen Geschehen dann zu machen. Ja. Aber nicht mehr diesen Moment genossen. Ist es aber wirklich so? Ich weiß nicht, ich war jetzt auch schon einmal auf so ein Festival und da war es jetzt nicht so, dass Leute die ganze Zeit nur gefilmt haben und alles nur durch die Kamera reinbekommen haben in ihren Kopf. So, das ist schon auch noch so, dass man auch die Sachen selber erlebt und mal ein Foto machen natürlich, ist aber ja ich auch meine, nicht so also, schlimm. Also, oder auch mal ein Foto ich für Instagram halt machen ist doch jetzt nicht wild. Ich finde halt so ein bisschen, dass der Wert von einem Foto so ein bisschen einfach dann runtergespielt wird, indem du einfach 20.000 Dinger machst und die dann so einfach wieder wegschmeißt. Das stimmt also allerdings, wenn jetzt, ja. Ich habe auch viele Fotos, auch auf dem Rechner, die ich dann wieder löschen muss. Da finde ich es eigentlich wirklich schöner, oder das mache ich dann ja auch manchmal, einfach die schönsten Fotos irgendwie raussuchen und dann einmal ausdrucken, dass man wirklich ein Fotoalbum hat oder sowas für Erinnerung. Genau. Ja. Was man dann auch demonstrativ verbrennen kann, wenn man sich mit irgendeinem Familienmitglied streitet oder sowas, was ja auch Vorteile einfach, hat. Also du streitest dich mit deinem Vater und dann einfach das Foto von der Schwester einfach mal verbrennen, weil du es kannst. Das Foto vom Vater verbrennen, ja. Meine ja, genau. Die Schwester hat mir ja nichts getan, aber der Herr Papa, der war böse zu Papa. Mir. Und der muss verbrennt werden. Also gerade, also ich mache eigentlich kaum Fotos mit meinem Handy, muss ich zugeben. Ich bin selber in Anführungsstrichen. Ich mache halt gerne Fotos, so, aber halt mit einer in Anführungsstrichen richtigen Kamera. Natürlich gibt es so viele geile Kameras bei Smartphones. Okay. Da bist du natürlich besser als die ganzen Leute, die mit einem Smartphone ein Foto machen. Nö, natürlich. Nein. Die ganzen auf dem Konzert, die da mit einem Smartphone irgendwelche Videos drehen. Aber ich, der Thorsten, ich sitze in der hintersten Reihe und mache da mit meiner Canon 100D, mache ich da richtige Fotos. Weil ich hab's richtig drauf. Genau, also ich bin ja auch der Einzige, der überhaupt davon Bescheid weiß, muss ich auch nochmal hier ganz, ganz gut klarstellen. Ich trinke jetzt was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich quasi, dass ich auch dann quasi eher weniger Fotos mache, wenn ich das irgendwie mache, oder beziehungsweise auch das dann aussortiere und dann auch gerne ausdrucke, so wie du es ja schon angepriesen hattest. Und bei diesen Konzerten, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist dieses zur Schaustellen eher so steht für mich, also so wie ich das sehe, eher im Vordergrund. Dass man halt unbedingt dieses Video machen muss oder diese 20 Videos von diesem einen Konzert, sich die aber im Endeffekt nie wieder anhört oder anguckt. Ja, nicht alle, ne? Also, da muss man dann auch. Nein, nicht alle. Also, es gibt immer solche und solche, hast du nicht gesehen. Nee, ich meine nicht aber alle. Ich meine, ich glaube, jeder kennt das ja von sich selber. Ich mache auch zu viele Fotos, also mehr Fotos, als dass ich sie mir nochmal angucken sollte. Weil ich bin nämlich letztes Wochenende durch mein Handy halt so durchgegangen. Da waren dann so viele Sachen dabei, die ich einfach auch schon längst, sag ich mal, so vergessen hatte oder auch so richtige Scheißsachen dabei. Da habe ich mich gefühlt wie so, keine Ahnung, wie jede WhatsApp-Modi, die dann irgendwelche Blumen habe ich dann abfotografiert. Ey, ich komme auch nicht mehr klar mit den Handys und mit den ganzen verfickten Ordnern, die irgendwo im Handy drauf sind. Also ich schaff's nicht, meine Fotos einfach irgendwie rüberzuspielen oder sowas, sondern wenn ich mein Handy hier reinstecke und dann sind da irgendwie 1000 verschiedene Ordner mit komischen, komplett abskrusen Unterordnern, wo irgendwie in jedem Ordner ein Foto drin ist und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo was irgendwie sich verborgen liegt. Das ist richtig scheiße und unpraktisch. Ja, traurigerweise benutze ich auch nur noch Cloud-Service-Sachen. Ah ja, das ist auch gut. Google-Fotos. Ja, die ich auch noch vor 2 Jahren nicht ganz so geil fand, bis ich dann da langsam angefangen habe und jetzt ist halt alles irgendwie. Jetzt sind alle Nacktfotos auf thefappening.com. Genau, was war das denn nochmal? War das nicht diese eine Seite, wo diese Hollywood-Stars quasi bloßgestellt wurden? Hier Jennifer Lawrence und sowas? Ja, sich bloßgestellt haben. Und ja, das, genau, stimmt. Die haben selber ja Nacktfotos gemacht in der Cloud und die wurde gehackt und das wurde dann quasi veröffentlicht, richtig? Hab ich so gehört. Ja. The Fappening. Genau, das ist deren offizielles Intro. Ganz recht. Dürfen wir eigentlich gar nicht GEMA und so, aber ja. Oh, mega. Ja, nee, keine Ahnung. Und deswegen, weiß ich nicht, so ein bisschen so Wegwerfgesellschaft, alles kritisch irgendwie zu sehen und das hat sich irgendwie so in den letzten 2, 3, 4 Tagen bei mir so an Fotos so ein bisschen ausgelastet. Oder daran habe ich mich gedanklich so ein bisschen abgearbeitet, wie man vielleicht gerade so gehört hat. Ja. Ich habe letztens erst wieder sehr viele Fotos gelöscht, wo ich einfach dachte, okay, viele davon habe ich irgendwie schon ausgedruckt oder viele brauche ich auch nicht unbedingt, weil, weiß nicht, manche Sachen hat man ja auch in der Erinnerung und da reicht's auch. Also du brauchst ja nicht von jeder Situation, die du irgendwann mal erlebt hast, brauchst du auch nicht ein Foto. Also ich find's schön, genau. Guck mal, wenn ich so 80, 90 bin, ne, da habe ich Bock, mir ein Fotoalbum anzugucken oder vielleicht auch 2. Aber stell dir vor, ich gehe in den Keller und auf einmal sind da 50, 150 Fotoalben, da habe ich auch keinen Bock mehr, jedes durchzuschauen. Da geht mir auch irgendwann die Lust flöten. Also das braucht man auch einfach dann nicht. Nee, da bin ich voll auf deiner Seite, vor allem, wenn du dann wahrscheinlich die Sachen auch nicht mal irgendwie geordnet dann hast, also wenn quasi das, was in meinem Handy jetzt so ist, wie es jetzt ist, mit diesen ganzen 1000 Unterordnern und hast du nicht gesehen, quasi so ausgedruckt wird, dann hat das alles überhaupt keinen Zusammenhang, also wirklich gar nichts, zwischendurch noch irgendwelche WhatsApp-Memes, die noch dazwischen dann vorkommen. 1000 Screenshots, wie man irgendwie die nächste Bahn bekommt, ja, das ergibt alles keinen Sinn. Mir ist letztens ist mal aufgefallen, dass wenn ich mit Leuten, wenn die kompletten Stuss reden oder generell, wenn mich irgendwas nicht so zu 100% catcht und interessiert, wenn ich mit einer Person in einer Konversation trete, dann kann es manchmal passieren, dass ich so eine Out-of-Body-Experience bekomme. Weißt du, also dass ich wirklich mit Leute, erzählen dann von irgendwie von ihrem Au-pair-Jahr oder sowas und ich bin da einfach komplett weg. Ich bin einfach, ich schwebe über alles drüber und kriege gar nichts mehr so richtig mit und mache mir über komplett andere Dinge Gedanken wie den Tod und das Leben, aber nicht über das verfickte Au-pair-Jahr, was meine Kommilitonin da hat oder so. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe mir am Wochenende mit meiner Freundin Monty Pythons Der Sinn des Lebens angeschaut. Nein, ich auch. Echt? Ja, mit meiner. Warte mal. Eine Sekunde. Was bist du, meine Freundin? Thorsten? Jona? Das warst du? Echt? krass. Ja, aber warte. Und ich habe mich noch gefragt, warum ihr Penis so groß ist. Krass. Okay. Wann hast du den? Also ich habe den Samstag habe ich den geguckt. Abends. Ja. Ja. Okay. Also erstmal auch Chapeau, wie du das, also auch mit, also auch alles, was danach so noch war, war ja. Ich war überrascht. Also ich war auch überrascht, weil irgendwie. Also fühlte sich so natürlich an irgendwie. Ja, war das jetzt schon immer das? Also war es das jetzt schon immer oder war das jetzt nur letzten Samstag, dass du das? Also du sagst. Ich weiß nicht. Na, auf der anderen, stopp, aber auf der anderen Seite, was haben dann unsere Freundinnen gemacht? Und hatten ja so eine lesbische. Und gibt's davon ein Video? Also, Also ich habe auf jeden Fall Der Sinn des Lebens geguckt. Und ich fand grandios, weil, also es ist schon länger her, dass ich den das erste Mal geguckt hatte. Und ich fand grandios, der Film ist von 1983. Also ungefähr 35 Jahre, ein bisschen mehr ist es her, dass der gedreht wurde. Und diese Anfangsszene oder ziemlich am Anfang geht es quasi darum, dass es auch um Abtreibung geht und generell, wie die Kirche Einfluss nimmt auf unser Leben. Und ich finde, oder was ich erschreckend fand, ist, dass wir einfach noch nicht weiter sind mit dieser Diskussion, auch was generell auch weitere Sachen, die im Film passiert sind, so angeht. Und ich fand das so geil aufbereitet von Monty Python. Und also ich war einfach nur begeistert und auch ein bisschen traurig, dass wir bei manchen gesellschaftlichen Diskussionen einfach immer noch in den 80ern sprichwörtlich stecken. Ja. Das ist gerade super krass, was hier passiert, weil ich wollte genau dasselbe sagen und mir ist genau das Gleiche aufgefallen, aber mit einer etwas anderen anderem Zitat aus dem Film, nämlich bei der Geburt, bei der Szene, wo die da die Geburt vollziehen, da ja. sagt die Frau, fragt ja, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Und dann sagt der Doktor, wollen sie jetzt schon hier Rollenzuschreibung direkt bei der Geburt oder sowas? Und dann dachte ich auch so, what, schon in den 80ern war das schon ein Problem? Also das wusste ich ja auch nicht, weil ich komme ja auch nicht aus der Zeit so, ne? Aber das fand ich krass. Und auch dann natürlich, dass es anscheinend immer noch nicht geklärt ist oder immer noch dabei ist, sich zu klären. Einfach krass. Ja, und das war meine persönliche Out-of-Body-Sinn des Lebens-Erfahrung also eigentlich das dieses hier Wochenende. Jetzt gerade ist gerade für mich eine Out-of-Everything-Experience. Also ich verstehe gerade überhaupt nicht, was abgeht. Boah, sind krass. Nee, und okay. Was ich mega eklig fand, war noch die Szene, wo dann hier der eine fette Typ deines Restaurants reingekommen ist. Ja, ich will nicht mehr, ich muss gleich kotzen. Der sich da ja so überfressen hatte. Ja. Und alles. Also zwischendurch waren dann halt so typische Monty Python-Sachen, wo du denkst, so, Alter, what the fuck geht denn jetzt hier ab? Ja, Kapitalismuskritik, natürlich, ne? Aber. Ja, ganz natürlich. Diese ersten Anfangsszenen, diese ersten zwei, auch dass ich dann quasi dass es da quasi so einen Unterschied gab, auch mit dieser Geburtsszene, von wegen eine Geburt in der ersten Welt und eine in der dritten Welt, wo dann diese Arbeiterfamilie mit den 50.000 Kindern, die dann alle zu medizinischen Experimenten dann quasi gespendet wurden, im Zusammenhang mit dem, ja, ich bin Protestant, also ich habe solche Probleme, wir dürfen Kondome benutzen und sowas. Die Szene fand ich übrigens auch ganz, ganz fantastisch, weil die super gedreht war, weil man die ganze Zeit, also das Wichtige ist ja auch, wenn du eine Szene drehst, dass das Bild, was du zeigst, dass das verschiedene Ebenen hat, Layers, dass du, dass nicht nur was im Vordergrund passiert und das ist alles, sondern dass halt was überall passiert. Und da war das halt die ganze Zeit so, dass im Hintergrund man gesehen hat, wie die Kinder da rausgegangen sind zu diesen Experimenten dann und wie die alle so traurig und langsam rausgeschlendert sind, was diesen ganzen Shot noch sehr viel mehr Tiefe und auch Bedeutung gegeben hat. Also ganz, ganz wunderbar. Ja, wirklich. Das kann ich alles unterschreiben. Und da war ich so ein bisschen dann geflasht, muss ich zugeben. Traurig. Vielleicht auch so ein bisschen auf der einen Seite wegen, dass die Diskussion einfach nicht weiter ist oder viele Diskussionen nicht weiter sind als in den 80ern. Ganz kurz, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen, wenn du deine Cap auf die, also Thorsten hat gerade seine Cap umgedreht, sodass die Cap nicht mehr nach vorne zeigt, sondern nach hinten und ich, irgendwie fällt es mir jetzt schwierig. Das ist aber manchmal bequemer. Du siehst aus wie jemand, wie ein weißer Dude, der sich irgendwie versucht, bei dem Platz runterzumischen, aber es auf jeden Fall nicht schaffen wird und kläglich scheitern und sterben wird auf der Straße. Ich bleib immer nur, was ist ein Protégé oder Helfer oder wie sie dann heißen? Was? Ich bleib dann die unterste Stufe in diesem Gang. Die haben ja immer verschiedene Stufen, so Einsteiger. Und dann, wenn du ein bisschen mehr schon was gemacht hast für den Club, dann wirst du eine Stufe höher gestellt, ja, bis du dann irgendwann halt letztendlich Präsident bist. Bis du irgendwann in den Knast kommst. Das ist, glaube ich, die letzte. Ja, das kann ja auch Stufe sein. Ja, aber ich habe mich, was mein Motorrad-Image mal ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen, um das aufzupolieren, ich habe mich schon seit... Schön, nichts, aber nicht glaub, gehört. Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe gerade in meinem Möchtegern-Bart rumgekratzt. Und ich wollte mir eigentlich bis Weihnachten, wollte ich mich nicht rasieren. Und mittlerweile sieht das echt mehr traurig als männlich aus, muss ich zugeben. Ist das so? Ich weiß gar nicht. Hast du eine andere Bartform bekommen? Ich weiß auch gar nicht, wie das vorher. Hattest du nicht immer schon so einen Bart? Ja, also normalerweise ist das immer so, ich rasiere so alle 3 Wochen. Die typische 3-Wochen-Rasur. Ja, ist doch gut. Jetzt ist das mittlerweile aber schon 10 Wochen. Oh, ja, dann so. Stinkt es auch irgendwann, ne? Und fängt an zu kratzen. Ja, ich habe mich auch zwischendurch nicht gewaschen, muss man auch dazugeben. Das war vielleicht ein Anfängerfehler, mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das darf man nicht. Ich wollte eigentlich so gucken, wie das dann so ist. Also jetzt halt wirklich alles ohne Trim und sowas. Und dann wollte ich vor Weihnachten wollte ich dann mal gucken, wie das so ist. Das ist dann ja so die letzte Chance, in Anführungsstrichen, bevor man es der Familie zeigt. Ach, du willst einen verfickten Rauschebart dir machen, oder was? Willst du da jetzt Weihnachtsmann auftreten? Weiß ich ja nicht. Also, gut. Ey, wenn du Geld brauchst, ne? Sind auf jeden Fall sind neue Karrieremöglichkeiten, die man sich dann vielleicht so erhoffen könnte. Nee, ich hatte einfach so ein persönliches Experiment, sag ich mal, einfach, was ich so angefangen habe und immer noch weiter fortführe. Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der ganzen Sache. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, boah, wird echt nicht schöner. Und dann habe ich angefangen, mit dem Bart wachsen zu lassen. Das ist ungefähr das Gleiche. Bei vielen so Äußerlichkeiten ist das wirklich so ein Ding, dass es erstmal sieht's gut aus, wenn man irgendwie jetzt, zum Beispiel bei den Haaren, man ist frisch beim Friseur, erstmal sieht's dann wieder gut aus und du willst dann irgendwie dir die Haare mal lang wachsen lassen. Und dann kommt irgendwann so eine Phase, wo es einfach absolut grottig aussieht, aber es wird auch wieder besser. So, das ist der Berg im Tal, der überwunden werden muss, bis du dann wieder schön zurück ins wunderbare schweizerische Dorf kommst, wo es ganz, ganz toll ist. Die Metapher hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es kommt eine Phase, die einfach schrecklich ist, wo alles ganz, ganz schlimm aussieht. Aber irgendwann wird es wieder besser, glaub mir. Ja. Ich sehe aber immer noch nicht das Ende des Tunnels. Das ist es. Und ich bin immer, jeden Tag bin ich so kurz davor, jetzt auch nur Witz, einfach abrasieren, dann ist es wieder normal. Aber dann denke ich mir so, nein. Nein. Aber ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Das Blöde ist ja beim Bart, du kannst es auch nicht verdecken, ne? Also wenn du irgendwie jetzt versuchst, deine Haare lang wachsen zu lassen, dann kannst du einfach eine Mütze draufziehen, was du ja auch gerade machst, auch wenn vielleicht aus anderen Gründen. Aber ja, beim Bart geht das leider nicht. Also die ganze Zeit mit so einem, weiß nicht, mit einer Sturmmaske rumlaufen, kommt halt auch irgendwie uncool. Ist halt sogar auch kriminell. Deswegen, ja. Das ist ja auch tatsächlich, wie heißt hier nochmal der ganz muslimische Ganzkörperanzug? Burka. Burka, genau. Es ist ja tatsächlich so, dass darunter keine Frauen sind, sondern Männer, die aber noch nicht so einen krassen Bartwuchs haben. Und sobald die muslimischen Männer, ihren klassischen, richtigen, prägnanten Rauschebart haben, wie man ihn ja kennt aus der muslimischen Welt, dann tragen sie die Burka nicht mehr. Das wissen viele gar nicht, aber es ist so. Ja, also das hätte ich jetzt auch fast gerne gesagt, also dass sie sich so ein bisschen dass die auch vielleicht so ein bisschen in der arabischen Welt so ein bisschen geächtet werden einfach. Einfach dadurch, weil sie einfach nicht so viel Körperbehaarung haben, wie jetzt vielleicht ihr Vater oder Großvater oder wie man sich das vielleicht dann so vorstellt. Frauen sind einfach nur Männer ohne Bartwuchs. Wie bei den Zwergen. Zwerge sind einfach nur kleine Menschen. Genau, mit Bartwuchs. Genau. Bei Frauen auch. Gibt es Zwergenfrauen? Ja. Ich weiß nicht, also Gimli hatte in Herr der Ringe mal gesagt, dass man dass man die Frauen von den Männern gar nicht unterscheiden kann, eigentlich. Ja gut, wenn Gimli das sagt, dann muss es natürlich stimmen. Letztendlich sagt es ja dann Tolkien und der hat ja recht. Okay, gut, der hat natürlich immer recht. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich war auf einer Party in Leipzig. Leipzig. Leipzig. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Verlangen, wenn du Leipzig sagst, immer Leipzig zu sagen. Ich sag auch immer Leipzig, ja. Ich will auf einer Party in Leipzig und Leipzig. Ich wollte erst gar nicht hin, weil das war so eine Drum-Bass-Club. Aber da war irgendwie, dann war ich ja doch drin, weil meine Freundin mich überredet hat, obwohl der 10 € gekostet hat. Echt 10 Euro Eintritt, ja, für Drum and Bass. Euro für Drum Bass, aber es waren 3 Ebenen, aber halt auch wirklich nur Drum and Bass. Aber das Gute, das Coole, das Coole an der, in einer Ebene war Drum, in der anderen war und in der anderen war Bass. Deswegen war es ein Drum and Bass Club. Genau, aber das Geile an dem Club war, du bist reingekommen und du wurdest einfach high. Einfach nur, wenn du in diesem Club standest, wurdest du high. Also, aber warum, ich dachte, ich hätte das jetzt eher dann mit, sag ich mal, erfrischenden Drogen, geisteserweckenden Drogen dann verbunden. Und nicht mit sicherlich, wurden sicherlich auch genommen, aber die lagen halt nicht in der Luft, ne? Und Gras ist ja auch geisteserweckend in einer gewissen Art und Weise. Ja, aber nicht beschleunigend, würde ich sagen. Nicht beschleunigend, klar, eher entschleunigend. Ich weiß es nicht, da wurde bestimmt noch so einiges anderes reingehauen. Die haben auch irgendwie in so einem Drum-Bass-Club, ich weiß jetzt nicht, das war das erste Mal, dass ich da war, ne? Aber die haben irgendwie eine ganz andere Tanzkultur. Also, ja, mit dem Shuffeln oder was? Nee, also was mir aufgefallen ist, in einem normalen Club, da ist ja so, man tanzt miteinander, ne? Also da, man stellt sich irgendwie gegenüber und alles ist irgendwie so kreuz und quer und chaotisch. Das ist so ein normaler Club. Und bei diesem Drum & Bass war das so, vorne stand halt der DJ am Pult und alle Leute standen quasi wie auf so einem Konzert zum DJ gerichtet und haben quasi den DJ angetanzt nach vorne. Das war irgendwie, das war irgendwie ganz anders und seltsam. Aber es hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Also, kann ich empfehlen. Im Endeffekt muss ich ja auch immer sagen, die Leute machen die Party und nicht die Party die Leute. Vielleicht teilweise auch so. Aber ich meine das eher so im Sinne von, dass Alter. Das eher im Sinne von, dass also selbst wenn du, sag ich mal, auf einer scheiß Bauernparty bist, aber da mit deinen 3 besten Freunden bist, dass du dann halt trotzdem den besten Abend deines Lebens haben könntest. Aber dann ist es ein ironisches Feiern. Dann ist es wieder kein Ich kann nicht richtig feiern zu irgendwelchen Schlagermucke. Dann ist es halt, es kann Spaß machen, aber es ist halt ein ironisches Feiern. Ja, nein, aber genauso gut kannst du ja auch mit deinen 3 besten Freunden in den Drum & Bass Club gehen und mit Leuten, die du halt überhaupt nicht kennst und dann trotzdem mit den Leuten, die du für dich eher so als sympathisch empfindest, halt dann eher, also du klickst dann ja eher mit den Leuten und kannst dann dementsprechend dann ja vielleicht auch einen geileren Abend haben. Ich weiß nicht. Also wenn das wirklich funktionieren würde, da könntest du ja jede Situation irgendwie gut machen, nur indem du halt mit deinen besten Freunden unterwegs bist. Irgendwie schön. Ja, ist die Frage. Also mit meinen Best Friends irgendwie schön in den Krieg ziehen, ey, kann man machen. Macht Spaß. Ja, aber ich wollte mich ungefähr genau das gleiche jetzt quasi sagen. Also willst du lieber mit deinen 3 besten Freunden in Drum & Bass Club gehen oder mit Adolf Hitler? Nee, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, würdest du lieber mit Adolf Hitler in den Drum & Bass Club gehen oder mit deinen 2 besten Freundinnen in den Zweiten Weltkrieg? Das ist die eigentliche Frage. Dann nehme ich doch lieber dann den Zweiten Weltkrieg. Nee, also egal, was zur Auswahl steht, ich würde immer mit Adolf Hitler in den verfickten Drum & Bass Club gehen, weil das einfach die geilste Situation ist, die ich mir vorstellen kann. Schön mit Adolf Hitler ein bisschen Acid droppen und dann ordentlich abgehen zu GNB. Das wäre richtig geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Adolf macht ein paar Breakdance-Moves, kickt den DJ zur Seite und dann gehen wir ordentlich ab am DJ-Pult. Alter, wenn Adolf Hitler aufgelegt hätte, hätte er auf jeden Fall mehr Sympathien aus meiner Perspektive, als er jetzt hat. Jetzt ist er unten durch für mich. Ganz ehrlich. Also du meinst, also quasi da sage ich Nein zu. Ich muss jetzt dem ganzen Sachen jetzt mal folgen. Also du meinst, Adolf Hitler, wäre Adolf Hitler nicht Adolf Hitler geworden, so wie wir ihn kennen aus der Geschichte, sondern einfach mit 18 an der Kunstschule angenommen worden und dann quasi so einer der Pioniere der ersten Elektromusik. Nee, ich meine, Adolf Hitler ist Adolf Hitler, so wie er ist. Ja. Was ihn kennzeichnet, was ihn auszeichnet, seine also mit dem ganzen Judengeschichten und sowas. Seiten. Genau. Ja. So, und jetzt ist er wieder auf einmal am Start, ne? Wir wissen alle, was er gemacht hat. Und jetzt ist dann wäre die Frage, okay, gehe ich jetzt mit ihm in Drum & Bass Club? Oder gehe ich halt mit meinen Freunden in den Krieg, wo du sagst, okay, man geht mit den Freunden in den Krieg, weil mit meinen besten Freunden macht alles irgendwie Spaß. Aber ich sag, nein, mit Adolf Hitler wäre es super lustig in den Drum & Bass Club. Das ist alles, was ich sagen würde dazu. Genau, also quasi du akzeptierst das quasi, dass der ein, zwei Leute nicht so mochte. Aber kannst dann trotzdem mit ihm einfach feiern. Ey, bei einem Drum & Bass, da ist jeder gleich. Ja, dann vielleicht doch. Dann, ja, okay. Aber nur Drum & Bass, sonst wird das nicht klappen. Es ist einfach diese ganze Drum-Bass-Kultur, die da mitschwingt, ja. Mit wem warst du denn unterwegs? Mit deiner Freundin oder ja, schon genau. Mit irgendwelchen Leibschern? Ja, auch, also Freundinnen und Freundinnen dann. Also ihr wart eine größere Gruppe. Die Türsteher irgendwie. Waren tatsächlich super nett. Ich habe noch nie so nette Türsteher irgendwo gesehen. Also ich. Ironie oder keine Ironie? Nein, wirklich keine Ironie. Die waren, das war auch eine sehr, sehr linke Party, muss man dazu sagen. Ich hatte auch ganz viele Sticker noch irgendwie in meinen Beutel. Und der meinte dann halt, ja, Sticker gehen ja eigentlich nicht in Ordnung. Darf man eigentlich nicht mit reinnehmen. Aber es sind ja linke Sticker, also gut, kannst halt rein. So. Oh, das ist cool. Und der Typ hat erstmal am Anfang, also halt auch so ein Türsteher da erstmal gesagt, ja, wenn irgendwas los ist oder so, dann könnt ihr halt einfach zu uns kommen und so und hat einen erstmal so drauf vorbereitet auf diesen Club und gar nicht irgendwie so assi, wie das sonst ist, ja so, komm her, ich taste dich einfach ab, begrapsch dich noch irgendwo und dann wirst du reingekickt da in diesen scheiß Club, der komplett überteuert ist und nicht mehr Spaß macht. Und da war das halt ein bisschen anders. Da war das eigentlich, die waren sehr, sehr nett und der Club war eigentlich auch ganz cool. Kannst du den Club empfehlen? Wie hieß er? Der hieß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo das war. Das war irgendwie. Aber Leipzig ist schon die richtige Stadt. Ja, ich glaube schon. Hast du mittlerweile eigentlich eine Wohnung gefunden schon? Oder? Ich bin dabei, Alter, ich bin krass auf Wohnungssuche. Ich habe schon zwei Castings gehabt. Beim letzten Casting habe ich irgendwie, die hat halt gefragt, was hast du für Hobbys und sowas. Ne? Erstmal ganz klar, hier Stand-up und sowas, du weißt Bescheid, ne? Ein bisschen angeben, dass ich ja super cool bin und so Sachen mache. Und dann. Aber Podcast hast du zum Glück nicht erwähnt. Podcast habe ich auch erwähnt und der eine meinte dann, ja, muss mal schicken. Habe ich natürlich gedacht, ja, auf jeden Fall. Habe ich ihn natürlich nie geschickt. Sonst hätte jetzt noch gesagt, nimmt Jona auf gar keinen Fall, obwohl das durch den Podcast diskreditierst du dich ja schon alleine, da muss ich jetzt nicht nochmal extra sagen, ja, dass genau. Irgendwas nicht so geil ist. Genau, den Podcast hier kann man sehr schnell falsch verstehen. Was auch noch sehr unangenehm war tatsächlich bei dem Bewerbungsgespräch ist, ich habe halt gesagt, ja, ich finde auch Philosophie sehr interessant, so, also jetzt nicht, bin jetzt kein Philosoph, ne, aber ich lese halt manchmal irgendwie ein philosophisches Einsteigerbuch oder hör mir irgendwie so Hörbücher an, ne? Irgendwie jetzt auch so Richard David Brecht Scheiße oder sowas. Ja, warum sage ich Scheiße dazu? Ist ja ein toller Autor mit tollen Büchern. Sie hatte irgendwie Jura studiert und meinte dann, dass sie gerade auch den Leviathan liest, das Buch von Thomas Hobbes. Und ich dachte halt, ich habe es verwechselt mit von wem ist das jetzt nochmal hier? Zarathustra ist von. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall habe ich das damit verwechselt und habe halt die ganze Zeit gesagt: Ah ja, das ist hier das mit dem Übermenschen, ne? Mit diesem Übermenschen. Und es hat nichts mit dem Übermenschen zu tun. Und ich glaube, sie dachte einfach, ich bin ein komplett komischer Typ, der die ganze Zeit irgendwas über irgendwelche Übermenschen erzählt. Irgendwie so Nazi-Scheiße. Dabei dachte ich halt einfach, das wäre irgendwas Philosophisches, was dahin gehört, aber überhaupt nicht. Das war ein bisschen jetzt im Nachhinein unangenehm. Mein Bruder hat mich darüber aufgeklärt, weil der studiert ja Philosophie. Und er wusste das ein bisschen besser als ich. Ja, das war dann wohl ein Schuss in den Ofen, wie man bei Team Rocket sagen würde. Ein Schuss in den Ofen. Genau so sieht's nämlich aus. Ja. okay. Ist der Podcast vorbei, oder? Oder was ist hier gerade los? Ich habe hier noch ein paar Notizen. Eine sehr komische, da steht einfach nur Schlaganfall gleich verprügeln. Ich glaube, das ist so ein Pun, sollte es eigentlich sein, nämlich Schlaganfall. Das könnte ja auch sein, dass man jemanden einen Schlaganfall hat, dass man einen Anfall hat, jemanden zu schlagen. Aber wenn man die Notiz hier einfach nur so liest, könnte es auch genauso gut bedeuten, okay, wenn jemand einen Schlaganfall hat, dann verprügeln. Ich bin mir nicht ganz genau. finde ich sogar noch lustiger. Ja, genau. Ich weiß nicht ganz genau, was ich damit meinte. Muss man einfach mal schauen. Sonst würde ich jetzt langsam sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wollen wir nochmal auf irgendwas hinweisen? Ja, müssen wir eigentlich nicht. Ne? Ich würde gerne darauf hinweisen, wenn man Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinkt, dann ist man undurch. Sollte man versuchen, nicht dekadent zu wirken. Ich habe auf dem Weihnachtsmarkt letztens Glühwein getrunken. Aber hast du auch dekadent gewirkt? Ich war gewirkt? Sehr dekadent, ja. Hey, ich habe ich hab den Glühwein einen Schluck getrunken und sofort mein Stand-Up-Set, mein Stand-Up-Routine einfach rauspulsamt. auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja nicht dekadent, das ist ja aufdringlich. Das ist dekadent und ich dachte, es wäre geil. Aber war es natürlich nicht. Ja, dann nehmt euch den Hinweis zu Herzen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann vielleicht nächste Woche, übernächste Woche irgendwann nochmal, hoffentlich. Es wird jetzt auch ganz, ganz schwierig hier mit Feiertagen und sowas, müssen wir mal schauen, vielleicht pre-recorden wir ein bisschen was, mal gucken. Und dann back-recorden wir das quasi dann, raus. Genau, dann back-recorden wir das raus, ich habe jetzt auch viel zu tun, bin auch gerade immer busy, muss gleich vielleicht auch nochmal weiterarbeiten, mal schauen. Genau, aber dann, wir sehen uns, wir schaffen das. Ja. Wir halten uns alle an die Händchen und schaffen das gemeinsam und sehen uns dann in der nächsten Woche beim Langeweile-Podcast, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.